Leider fasste da ein fremder Fluch mich an und trennte mich von den Geliebten, riss das schöne Band mit eherner Faust entzwei. Sie war dahin der Jugend beste Freude, das Gedeihen der ersten Jahre. Selbst gerettet war ich nur ein Schatten mir, und frische Lust des Lebens blüht in mir nicht wieder auf. Wenn du dich so unglücklich nennen willst, so darf ich dich auch wohl undankbar nennen. Dank habt ihr stets. Doch nicht den reinen Dank, um dessen Willen man die Wohltat tut, den frohen Blick, der ein zufriedenes Leben und ein geneigtes Herz dem Wirte zeigt. Als dich ein tief geheimnisvolles Schicksal vor so viel Jahren diesem Tempel brachte, kam Thoas dir als einer Gottgegebenen mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen. Und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, das jedem Fremden sonst voll Grausens war, weil niemand unser Reich vor dir betrat, der an die Ahnens heil'gen Stufen nicht nach altem Brauch ein blutig Opfer fiel. Frei atmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heiligen Stätte gleich einem Schatten um sein eigen Grab ich nur vertrauern muss. Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. Den edlen Stolz, dass du dir selbst nicht genügest, verzeih ich dir, so sehr ich dich bedaure. Er raube den Genuss des Lebens dir. Du hast dir nichts getan seit deiner Ankunft. Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten grausamen Gebrauch, dass am Altar Dianens jeder Fremde sein Leben blutend lässt, von Jahr zu Jahr mit sanfter Überredung aufgehalten? Und die Gefangenen vom gewissen Tod ins Vaterland so oft zurückgeschickt. Hat nicht die Ahne, statt erzürnt zu sein, dass sie der blutgen alten Opfer mangelt, dein sanft Gebet in reichem Maß erhört? Umschwebt mit frohem Fluge nicht der Sieg das Heer? Und eilt er nicht sogar voraus? Und fühlt nicht jeglicher ein Besser los, seitdem der König, der uns weiß und tapfer so lang geführt, nun sich auch der Milde in deiner Gegenwart erfreut? Und uns des schweigenden Gehorsams Pflicht erleichtert? Das nennst du unnütz, wenn von deinem Wesen auf Tausende herab ein Balsam träufelt? Wenn du dem Volke, dem ein Gott dich brachte, des neuen Glückes ewige Quelle wirst? Und an dem unwirtbaren Todesufer dem Fremden Heil und Rückkehr zubereitest? Das Wenige verschwindet leicht im Blick, der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt. Doch lobst du den, der, was er tut, nicht schätzt? Man tadelt den, der seine Taten wägt. Auch den, der wahren Wert zu stolz nicht achtet, wie den, der falschen Wert zu eitel hebt. Glaub mir und hör auf eines Mannes Wort, der treu und redlich dir ergeben ist. Wenn heut der König mit dir redet, so erleichter ihm, was er dir zu sagen denkt. Du ängstest mich mit jedem guten Wort. Oft wich ich seinem Antrag mühsam aus. Bedenke, was du tust und was dir nützt. Seitdem der König seinen Sohn verloren, vertraut er wenigen der seinen mehr. Missgünstig sieht er jedes edlen Sohn als seines Reiches Folger an. Er fürchtet ein einsam, hilflos Alter. Ja, vielleicht verwegenen Aufstand und frühzeitigen Tod. Der Sküte setzt ins Reden keinen Vorzug, am wenigsten der König. Er, der nur gewohnt ist, zu befehlen und zu tun, kennt nicht die Kunst, von weitem ein Gespräch nach seiner Absicht langsam fein zu lenken. Erschwer's ihm nicht durch ein rückhaltend Weigern, durch ein vorsätzlich Missverstehen. Geh gefällig ihm den halben Weg entgegen. Soll ich beschleunigen, was mich bedroht? Willst du sein Werden eine Drohung nennen? Es ist die schrecklichste von allen mir. Gib ihm für seine Neigung nur Vertrauen. Wenn er von Furcht erst meine Seele löst. Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Weil einer Priesterin Geheimnis ziemt. Dem König sollte nichts Geheimnis sein. Und ob er es gleich nicht fordert, fühlt er es doch. Und fühlt es tief in seiner großen Seele, dass du sorgfältig dich vor ihm verwahrst. Nährt er Verdruss und Unmut gegen mich? So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir, doch haben hingeworfene Worte mich belehrt, dass seine Seele fest den Wunsch ergriffen hat, dich zu besitzen. Lass, o überlass ihn nicht sich selbst, damit in seinem Busen nicht der Unmut reife und die Entsetzen bringe.

Tückisch hatte schon Thyest auf schwere Taten sinnend lange dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich ihn aus den Seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Brust mit Wut und Rache und sendet ihn zur Königstadt, dass er im Oheim seinen eigenen Vater morde. Des Jünglings Vorsatz wird entdeckt. Der König straft grausam den gesandten Mörder, wähnend, er töte seines Bruders Sohn. Zu spät erfährt er, wer vor seinen trunkenen Augen gemartert stirbt. Und die Begier der Rache aus seiner Brust zu tilgen, sinnt er still auf unerhörte Tat. Er scheint gelassen, gleichgültig und versöhnt und lockt den Bruder mit seinen beiden Söhnen in das Reich zurück. Er greift die Knaben, schlachtet sie und setzt die ekle, schaudervolle Speise dem Vater bei dem ersten Male vor. Und da Thyest an seinem Fleische sich gesättigt, eine Wehmut ihn ergreift, er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme der Knaben an des Saales Türe schon zu hören glaubt, wirft Atreus grinsend ihm Haupt und Füße der Erschlagenen hin. Du wendest schaudernd dein Gesicht, o König. So wendete die Sonne ihr Antlitz weg und ihren Wagen aus dem ew'gen Gleise. Dies sind die Ahnherren deiner Priesterin und viel unseliges Geschick der Männer. Viel Taten des verworrenen Sinnes deckt die Nacht mit schweren Fittichen und lässt uns nur in grauenvoller Dämmerung sehen. Verbirg sie schweigend auch. Es sei genug der Greuel. Sage nun, durch welch ein Wunder von diesem wilden Stamme du entsprangst. Des Atreus ältester Sohn war Agamemnon. Er ist mein Vater, doch ich darf es sagen, in ihm habe ich seit meiner ersten Zeit ein Muster des vollkommenen Manns gesehen. Ihm brachte Klytämnestra mich, den Erstling der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte der König, und es war dem Hause Tantals die lang entbehrte Rast gewährt. Allein es mangelte dem Glück der Eltern noch ein Sohn, und kaum war dieser Wunsch erfüllt, dass zwischen beiden Schwestern nun Orest, der Liebling, wuchs, als neues Übel schon dem sichern Hause zubereitet war. Der Ruf des Krieges ist zu euch gekommen, der, um den Raub der schönsten Frau zu rächen, die ganze Macht der Fürsten Griechenlands um Trojens Mauern lagerte. Ob sie die Stadt gewonnen, ihre Rache Ziel erreicht, vernahm ich nicht. Mein Vater führte der Griechen her. In Aulis harrten sie auf günst'gen Wind vergebens, denn Diane, erzürnt auf ihren großen Führer, hielt die Eilenden zurück und forderte durch Kalchas Mund des Königs älteste Tochter. Sie lockten mit der Mutter mich ins Lager. Sie rissen mich vor den Altar und weihten der Göttin dieses Haupt. Sie war versöhnt. Sie wollte nicht mein Blut und hüllte rettend in eine Wolke mich. In diesem Tempel erkannte ich mich zuerst vom Tode wieder. Ich bin es selbst. Bin Iphigenie, des Atreus Enkel, Agamemnons Tochter, der Göttin Eigentum, die mit dir spricht. Mehr Vorzug und Vertrauen gebe ich nicht der Königstochter als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag. Komm, folge mir und teile, was ich habe. Wie darf ich solchen Schritt, o König, wagen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete, allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schutzort ausgesucht und sie bewahrt mich einem Vater, den sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht zur schönsten Freude seines Alters hier. Vielleicht ist mir die frohe Rückkehr nahe und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte mich wieder ihren Willen hier gefesselt. Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte. Das Zeichen ist, dass du noch hier verweilst. Such Ausflucht solcher Art nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu versagen. Der andere hört von allem nur das Nein. Nicht Worte sind es, die nur blenden sollen. Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Vater, der Mutter, den Geschwistern mich entgegen mit ängstlichen Gefühlen sehnen muss, dass in den alten Hallen, wo die Trauer noch manchmal stille meinen Namen lispelt, die Freude, wie um eine Neugeborene, den schönsten Kranz von Säul an Säulen schlinge. O, sendetest du mich auf Schiffen hin. Du gebest mir und allen neues Leben. So kehr zurück. Tu, was dein Herz dich heißt. Und höre nicht die Stimme guten Rats und der Vernunft. Sei ganz ein Weib und gib dich hin dem Triebe, der dich zügellos ergreift und dahin oder dorthin reißt. Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, hält vom Verräter sie kein heilig Band, der sie dem Vater oder dem Gemahl aus lang bewährten treuen Armen lockt. Und schweigt in ihrer Brust die rasche Glut, so dringt auf sie vergebens treu und mächtig der Überredung goldene Zunge los. Gedenk, o König, deines edlen Wortes. Willst du mein Zutrauen so erwidern? Du schienest vorbereitet, alles zu vernehmen. Aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet. Doch sollte ich's auch erwarten. Wusste ich nicht, dass ich mit einem Weibe handeln ging? Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euren, aber nicht unedel sind die Waffen eines Weibes. Glaub es, darin bin ich dir vorzuziehen, dass ich dein Glück mehr als du selber kenne. Und hier danke ich den Göttern, dass sie mir die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt. Es spricht kein Gott, es spricht dein eigenes Herz. Sie reden nur durch unser Herz zu uns. Und hab ich sie zu hören, nicht das Recht? Es überbraust der Sturm die zarte Stimme. Die Priesterin vernimmt sie wohl allein. Vor allen anderen merke sie der Fürst. Dein heilig Amt und dein geerbtes Recht an Jovis Tisch bringt dich den Göttern näher als einen erdgeborenen Wilden. So büß ich nun das Vertrauen, das du erzwangst. Ich bin ein Mensch. Und besser ist's, wir enden. So bleibe denn mein Wort. Sei Priesterin der Göttin, wie sie dich erkoren hat. Doch mir verzeih die Ahne, dass ich ihr bisher mit Unrecht und mit innerem Vorwurf die alten Opfer vorenthalten habe. Kein Fremder nahet glücklich unserem Ufer. Von alters her ist ihm der Tod gewiss. Nur du hast mich mit einer Freundlichkeit, in der ich bald der zarten Tochter Liebe, bald stille Neigung einer Braut zu sehen, mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden gefesselt, dass ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt, das Murren meines Volks vernahm ich nicht. Nun rufen sie die Schuld von meines Sohnes frühzeitigem Tode lauter über mich. Um deinetwillen halte ich länger nicht die Menge, die das Opfer dringend fordert. Um meinetwillen hab ich's nie begehrt. Der missversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Er dichtet ihnen nur die eigenen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Hier war mein Dienst willkommener als mein Tod. Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserem Sinn zu deuten und zu lenken. Tu deine Pflicht. Ich werde meine tun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden und die meinem Lande nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Du hast Wolken, gnädige Retterin, einzuhüllen unschuldig Verfolgte und auf Winden dem ehernen Geschick sie aus den Armen über das Meer, über der Erde weiteste Strecken und wohin es dir gut dünkt zu tragen. Weise bist du und siehest das Künftige. Nicht vorüber ist dir das Vergangene und dein Blick ruht über den Deinen wie dein Licht. Das Leben der Nächte über der Erde ruhet und waltet. O, enthalte vom Blut meine Hände, nimmer bringt es Segen und Ruhe. Und die Gestalt des zufällig Ermordeten wird auf des traurig unwilligen Mörders böse Stunden lauern und schrecken. Denn die unsterblichen lieben der Menschen weit verbreitete gute Geschlechter, und sie fristen das flüchtige Leben gerne dem Sterblichen,

In seinen Wolkenkreisen wälzet sich die ewige Betrachtung des Geschehenen verwirrend um des schuld'gen Haupt umher, und sie, berechtigt zum Verderben, treten der gottbesäten Erde schönen Boden, von dem ein alter Fluch sie längst verbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß, sie geben nur, um neu zu schrecken, Rast! Unseliger! Du bist in gleichem Fall und fühlst, was er, der arme Flüchtling, leidet. Was sagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall? Dich drückt ein Brudermord wie jenen. Mir vertraute dies dein jüngster Bruder schon. Ich kann nicht leiden, dass du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhaft Gewebe knüpfe ein Fremder, dem Fremden sinnreich und der List gewohnt, zur Falle vor die Füße. Zwischen uns sei Wahrheit. Ich bin Orest, und dieses schuldige Haupt senkt nach der Grube sich und sucht den Tod in jeglicher Gestalt, sei er willkommen. Wer du auch seist, so wünsche ich Rettung dir und meinem Freunde. Mir wünsche ich sie nicht. Es stürze mein entseelter Leib vom Fels, es rauche bis zum Meer hinab mein Blut und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren. Geht ihr daheim im schönen Griechenland, ein neues Leben freundlich anzufangen? So steigst du denn, Erfüllung, schönste Tochter des größten Vaters, endlich zu mir nieder. Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir. Kaum reicht mein Blick dir an die Hände, die mit Frucht- und Segenskränzen angefüllt die Schätze des Olympos niederbringen. Wie man den König an dem Übermaß der Gaben kennt, denn ihm muss wenig scheinen, was Tausenden schon Reichtum ist, so kennt man euch, ihr Götter, an gesparten, lang und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wisst, was uns frommen kann, und schaut der Zukunft ausgedehntes Reich, wenn jedes Abends Stern- und Nebelhülle die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört ihr unser Flehen, das um Beschleunigung euch kindisch bittet, aber eurer Hand bricht unreif nie die goldenen Himmelsfrüchte, und wehe dem, der ungeduldig sie ertrotzend saure Speise sich zum Tod genießt. Oh, lass das lang erwartete, noch kaum gedachte Glück nicht wie den Schatten des abgeschiedenen Freundes eitel mir und dreifach schmerzlicher vorübergehen. Rufst du die Götter an für dich und Pylades, so nenne meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Verbrecher nicht, zu dem du dich gesellst, und teilest Fluch und Not. Mein Schicksal ist an deines fest gebunden. Mitnichten! Lass allein und unbegleitet mich zu den Toten gehen. Verhüllest du in deinen Schleier selbst den Schuldigen, du birgst ihn nicht vorm Blick der immer Wachen. Und deine Gegenwart, du Himmlische, drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie dürfen mit den ehernen, frechen Füßen des heiligen Waldes Boden nicht betreten. Doch höre ich aus der Ferne, hier und da, ihr grässliches Gelächter. Wölfe harren so um den Baum, auf den ein Reisender sich rettete. Da draußen ruhen sie gelagert. Und verlasse ich diesen Hain, dann steigen sie, die Schlangenhäupter schüttelnd, von allen Seiten stauberregend auf und treiben ihre Beute vor sich her! Kannst du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen. Spaß für den Freund der Götter auf. Sie geben dir zu neuer Hoffnung Licht. Durch Rauch und Qualm sehe ich den matten Schein des toten Flusses mir zur Hölle leuchten. Hast du Elektren? Eine Schwester nur. Die eine kannt ich. Doch die Älteste nahm ihr Gut geschickt, das uns so schrecklich schien bei Zeiten aus dem Elend unseres Hauses. Oh, lass dein Fragen und geselle dich nicht auch zu den Erinnern. Sie blasen mir schadenfroh die Asche von der Seele und leiden nicht, dass sich die letzten Kohlen von unseres Hauses Schreckensbande still in mir verglimmen. Soll die Glut denn ewig vorsätzlich angefacht mit Höllenschwefel genährt mir auf der Seele martern brennen? Ich bringe süßes Rauchwerk in die Flamme. Orest, mein Teurer, kannst du nicht vernehmen? Oh, wenn vergossenen Mutterblutes Stimme zur Hölle hinab mit dumpfen Tönen ruft, soll nicht der reinen Schwester Segenswort hilfreiche Götter vom Olympos rufen? Es ruft,

Sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet. Und sie kehrt, ein losgedrückter Pfeil, von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen. Sorg auf Sorge schwankt mir durch die Brust. Es greift die Furie vielleicht den Bruder auf dem Boden wieder des ungeweihten Ufers grimmig an. Entdeckt man sie vielleicht? Mich dünkt, ich höre Gewaffnete sich nahen. Hier, der Bote kommt von dem Könige mit schnellem Schritt. Es schlägt mein Herz. Es trübt sich meine Seele, da ich des Mannes Angesicht erblicke, dem ich mit falschem Wort begegnen soll. Beschleunige das Opfer, Priesterin. Der König wartet und es harrt das Volk. Ich folgte meiner Pflicht und deinem Wink, wenn unvermutet nicht ein Hindernis sich zwischen mich und die Erfüllung stellte. Was ist's, das den Befehl des Königs hindert? Der Zufall, dessen wir nicht Meister sind. So sage mir's, dass ich's ihm schnell vermelde. Denn er beschloss bei sich der beiden Tod. Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der älteste dieser Männer trägt die Schuld des nah verwandten Bluts, das er vergoss. Die Furien verfolgen seinen Pfad. Ja, in dem innern Tempel fasste selbst das Übel ihn und seine Gegenwart entheiligte die reine Stätte. Nun eil ich mit meinen Jungfrauen an dem Meere, der Göttin Bild mit frischer Welle netzend, geheimnisvolle Weihe zu begehen. Es störe niemand unseren stillen Zug. Ich melde dieses neue Hindernis dem Könige geschwind. Beginne du das heilge Werk nicht eh, bis er's erlaubt. Dies ist allein der Priesterin überlassen. Solch seltenen Fall soll auch der König wissen. Sein Rat wie sein Befehl verändert nichts. Oft wird der Mächtige zum Schein gefragt. Erdringe nicht, was ich versagen sollte. Versage nicht, was gut und nützlich ist. Ich gebe nach, wenn du nicht säumen willst. Schnell bin ich mit der Nachricht in dem Lager und schnell mit seinen Worten hier zurück. O, könnte ich ihm noch eine Botschaft bringen, die alles löste, was uns jetzt verwirrt. Denn du hast nicht des treuen Rat geachtet. Was ich vermochte, habe ich gern getan. Noch änderst du den Sinn zur rechten Zeit. Das steht nun einmal nicht in unserer Macht. Willst du denn alles so gelassen wagen? Ich habe es in der Götterhand gelegt. Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten. Auf ihren Fingerzeig kommt alles an. Ich sage dir, es liegt in deiner Hand. Des Königs aufgebrachter Sinn allein bereitet diesen fremden bittern Tod. Das Heer entwöhnte längst vom harten Opfer und von dem blutigen Dienste sein Gemüt. Ja, mancher, den ein widriges Geschick an fremdes Ufer trug, empfand es selbst, wie göttergleich dem armen Irrenden umhergetrieben an der fremden Grenze, ein freundlich Menschenangesicht begegnet. O, wende nicht von uns, was du vermagst, du endest leicht, was du begonnen hast. Denn nirgends baut die Milde, die herab in menschlicher Gestalt vom Himmel kommt, ein Reich sich schneller, als wo trüb und wild ein neues Volk vor Leben, Mut und Kraft sich selbst und banger Ahnung überlassen, des Menschenlebens schwere Bürden trägt. Erschüttere meine Seele nicht, die du nach deinem Willen nicht bewegen kannst. Du machst dir Mühe und mir erregst du Schmerzen. Die Schmerzen sind's, die ich zu Hilfe rufe, denn es sind Freunde. Gutes raten sie. Sie fassen meine Seele mit Gewalt, doch tilgen sie den Widerwillen nicht. Fühlt eine schöne Seele Widerwillen für eine Wohltat, die der Edle reicht? Ja, wenn der Edle, was sich nicht geziemt, statt meines Dankes mich erwerben will. Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es an einem Worte der Entschuldigung nie. Dem Fürsten sage ich an, was hier geschehen. O, wiederholtest du in deiner Seele, wie edel er sich gegen dich betrug. Von deiner Ankunft an, bis diesen Tag. Von dieses Mannes Rede fühle ich mir zur ungelegenen Zeit das Herz im Busen auf einmal umgewendet. Ich erschrecke.

Die Freunde will ich nun geschwind beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komme ich schnell zurück und lausche hier, im Felsenbusch versteckt auf deinen Wink. Was sinnest du? Auf einmal überschwebt ein stiller Trauerzug die freie Stirne. Verzeih. Wie leichte Wolken vor der Sonne, so zieht mir vor der Seele leichte Sorge und Bangigkeit vorüber. Fürchte nicht. Betrüglich schloss die Furcht mit der Gefahr ein enges Bündnis. Beide sind Gesellen. Die Sorge nenn ich edel, die mich warnt, den König, der mein zweiter Vater ward, nicht tückisch zu betrügen, zu berauben. Der deinen Bruder schlachtet, dem entfließt du. Es ist derselbe, der mir Gutes tat. Das ist nicht Undank, was die Not gebeut. Es bleibt wohl Undank, nur die Not entschuldigt. Vor Göttern und vor Menschen dich gewiss. Allein mein eigen Herz ist nicht befriedigt. Zu strenge Forderung ist verborgener Stolz. Das Leben lehrt uns weniger mit uns und anderen strenge sein. Du lernst es auch. So wunderbar ist dies Geschlecht gebildet, so vielfach ist's verschlungen und verknüpft, dass keiner in sich selbst noch mit den anderen sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt, uns selbst zu richten. Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen, ist eines Menschen erste, nächste Pflicht. Denn selten schätzt er recht, was er getan und was er tut, weiß er fast nie zu schätzen. Fast überredst du mich zu deiner Meinung. Braucht's Überredung, wo die Wahl versagt ist? Den Bruder, dich und einen Freund zu retten, ist nur ein Weg. Fragt sich's, ob wir ihn gehen? Lass mich zaudern, denn du tätest selbst ein solches Unrecht keinem Mann gelassen, dem du für Wohltat dich verpflichtet hieltest. Wenn wir zugrunde gehen, wartet dann ein härterer Vorwurf, der Verzweiflung trägt. Man sieht, du bist nicht an Verlust gewohnt, da du dem großen Übel zu entgehen ein falsches Wort nicht einmal opfern willst. O, trüg ich doch ein männlich Herz in mir, das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder anderen Stimme sich verschließt. Du weigerst dich umsonst. Die eherne Hand der Not gebietet. Und ihr ernster Wink ist oberstes Gesetz, dem Götter selbst sich unterwerfen müssen. Schweigend herrscht des ewigen Schicksals unberatene Schwester. Was sie dir auferlegt, das trage. Tu, was sie gebeut. Das andere weißt du. Bald komme ich zurück, aus deiner heiligen Hand der Rettung schönes Siegel zu empfangen. Ich muss ihm folgen. Denn die meinigen sehe ich in dringender Gefahr. Doch ach, mein eigen Schicksal macht mir bang und bänge. Wo soll ich nicht die stille Hoffnung retten, die in der Einsamkeit dich schön genährt? Soll dieser Fluch denn ewig walten? Soll nie dies Geschlecht mit einem neuen Segen sich wieder heben? Nimm doch alles ab, das beste Glück, des Lebens schönste Kraft ermattet endlich. Warum nicht der Fluch? Kaum wird in meinen Armen mir ein Bruder vom grimmigen Übel wundervoll und schnell geheilt. Kaum naht ein langer flehtes Schiff mich in den Port der Vaterwelt zu leiten, so legt die taube Not ein doppelt Laster mit eherner Hand mir auf. Das heilige, mir anvertraute, viel verehrte Bild zu rauben und den Mann zu hintergehen, dem ich mein Leben und mein Schicksal danke. Oh, dass in meinem Busen nicht zuletzt ein Widerwille keime, der Titanen, der alten Götter tiefer Hass auf euch, Olympia, nicht auch die zarte Brust mit Geierklauen fasse. Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Vor meinen Ohren tönt das alte Lied. Vergessen hatte ich's und vergaß es gern. Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, als Tantalus vom goldenen Stuhle fiel. Sie litten mit dem edlen Freunde, grimmig war ihre Brust und furchtbar ihr Gesang.